schwebe. Unten liege ich. Der Verkehr steht. Die meisten Autofahrer sind ausgestiegen. Neugierige haben sich versammelt. Jemand hält meinen Kopf. Sehr behutsam. Eine Frau, sie kniet neben mir. Jemand ist in die Fensterscheibe eines Uhrengeschäfts gefahren. Eine große Schaufensterscheibe, die wie eine glitzernde Wolke aufflog und jetzt am Boden liegt. Bruchstückhaft spiegeln sich Häuser, Bäume, Wolken, Menschen, Himmel. Von hier oben ein großes Puzzle, aber alles in Schwarz-Weiß. Seltsam. Seltsam auch, der da unten spürt keinen Schmerz. Er hält die Augen offen. Rot. Hörspiel nach dem Roman von Uwe Timm. Ich habe Ben alles gesagt. Die ganze Nacht habe ich mit ihm geredet. Ich kam von ihr. Sie hatte mich im Café angerufen, wo ich über dem Anfang der Rede brütete. Du musst kommen, gleich, hatte sie gesagt. Ich konnte einfach nicht mehr. Ja. Ben ist zusammengebrochen. Fürchterlich. Er weinte. Heute Morgen ist er gegangen. Erstmal ins Kempinski. Ausgerechnet ins Kempinski, dachte ich, wo wir, Iris und ich, uns in der letzten Zeit getroffen haben. Ich muss dir noch etwas sagen. Mir blieb das Herz stehen. Zum Glück fragte sie nicht, ob ich mich freue. Eine ehrliche Antwort wäre gewesen, nein und ja. Bleib bitte heute hier. Unmöglich. Morgen um 11 muss ich die Rede halten. Der kann nicht warten. Schreib sie doch hier. Ich? Nein, ich kann nur an meinem Schreibtisch arbeiten. Was gelogen war. Aber in ihrer Nähe jetzt würde ich keinen klaren Gedanken fassen können. Ich würde morgen ohne Rede dastehen. Hör mal, da ist noch etwas. Es geht nicht. Bitte, ich muss heute fertig werden. Der liegt im Eisfach und wartet. Ich muss auch noch seinen Sohn treffen, den Ablauf besprechen. In meinem Kopf war ein wirres Durcheinander. Ich musste fort, an die frische Luft, ein Stück gehen, den Anfang finden für meine Rede. Ich musste sie unbedingt heute schreiben. Ich komme nachher nochmal vorbei. Sehr verehrte Trauernde, sehr geehrte Frau Herkenrath, sehr geehrter Herr Herkenrath. Kennengelernt habe ich Sie auf einer Beerdigung. Ben, Ihr Mann, war auch da, aber ich kann mich nicht erinnern, ihn gesehen zu haben. Eine junge Frau, die Tochter, die Schwester, die Geliebte, die Freundin, die Kollegin, wird plötzlich und völlig unerwartet durch eine brutale Krankheit aus dem Leben gerissen. 32 Jahre nur. Ich zählte kurz die Lebensstationen auf, erklärte ihre Arbeit als Ausstatterin beim Film, blickte auf und stutzte einen Moment. Eine junge Frau mit auffallend blondem, nackenlangen Haar neben dem Freund der Verstorbenen musterte mich mit einem distanziert abschätzenden, ja, feindseligen Blick. Mehrmals ist sie nach Namibia gefahren und hat dort die Felsmalerei der Buschleute studiert und fotografiert. Fotos, sehr verehrte Trauernde, die ich mit großem Interesse gesehen habe. Denn es teilt sich ein bewundernswertes Staunen über ein Fernes mit, das zu verstehen sie sich immer wieder bemüht hat. Ich traf, obwohl ich es vermeiden wollte, wieder den Blick der jungen Frau. Neugierig, ja, gespannt sah sie mich jetzt an. Sie machte eine eigentümliche, mir inzwischen so vertraute Kopfbewegung und schüttelte sich das Haar ins Gesicht, was ich als Abwehr deutete. Der Status des Todes ist paradox. Er verkörpert eben das, die Anwesenheit der Abwesenheit. Das ist das Unbegreifliche, der Schock für uns. Noch ist er da, der vertraute, geliebte Mensch, der Tote. Und doch nicht mehr. Und diese junge Frau, deren Lachen, deren Ernst, deren Nachdenklichkeit ich so angerührt auf den Fotos gesehen habe, ist plötzlich nur noch in der Erinnerung gegenwärtig. Aber tot ist nur, wer vergessen ist. Als sie bemerkte, dass ich zu ihr hinsprach, schüttelte sie abermals das Haar ins Gesicht, aber nur leicht, als hätte sie meine Irritation vorhin bemerkt. Lassen Sie mich noch etwas über die Trauer sagen. Nein, dachte ich. Der Schmerz ist blind, die Trauer dagegen sehend. Ich hätte sagen müssen, der Tod ist eine Bestialität. Basta. Ich fuhr mit der Hand über das Manuskript, dabei fiel die letzte Seite herunter. Ich blickte in ihr Gesicht. Einen Moment zögerte ich. Jetzt auf dem Boden herumzukriechen, wäre höchst unpassend gewesen. Also sprach ich erstmals seit 3 Jahren frei weiter. Die Trauer ist bestimmt durch das Erinnern des Menschen, dessen Nähe man wünschte, suchte, behalten wollte, die man liebte. Liebe aber kann man nicht kommandieren. Es ist etwas, was sich schenken muss. Und zur Liebe gehört eben darum auch die schöne Geste des Loslassens. Warum Tod ist, warum Leiden, warum wir darum wissen, ist eine Frage, auf die wir keine Antwort finden. Es ist die Frage aller Fragen. Sie erst gibt den Dingen und uns ihr Gewicht. Lassen Sie uns der Verstorbenen gedenken. Ihre Rede hat mir gefallen. Danke. Im Schwan, dem Restaurant, in dem sich die betuchteren Trauergesellschaften zum Essen treffen, konnte ich mich neben sie setzen. Was Sie über die Trauer gesagt haben, hat mir sehr gefallen. Sie erzählte von der verstorbenen Freundin, die sie seit ihrer Schulzeit kannte. Am Tisch kamen die ersten Lacher auf. Ist das nicht sehr niederziehend, wenn man über Verstorbene reden muss? Es hängt davon ab, was das für ein Leben gewesen ist. Machen Sie das öfter? Hin und wieder. Und sonst? Ich schreibe Kritiken für den Rundfunk. Aber auch nur hin und wieder. Worüber? Jazz. Ich sagte nicht, dass ich auch hin und wieder in einer Band spiele, Klavier. Weder vom Spielen noch vom Schreiben könnte ich leben. Immerhin, wenn man mich fragt, womit ich mein Geld verdiene, muss ich nicht sagen, mit Grabreden. Und Sie, was machen Sie? Ich verkaufe Licht. Licht? Ja. Sie erklärte, wie sehr sich das Verständnis von Licht im vorletzten Jahrhundert verändert habe durch das künstliche Licht. Das Licht ist das existierende allgemeine Selbst der Materie, das unendlich den Raum erst erzeugt. Ein schöner Satz. Hegel. Sie kramte in ihrem schwarz lackierten Korbtäschchen und zog heraus einen blau irisierenden Waterman, eine Visitenkarte, die sie mir gab, und einen winzigen Notizblock gebunden in Schlangenleder. Wenn Sie noch andere lichtvolle Sätze haben. Ja, wo Licht ist, ist das Werden, die Produktivität selbst, sagt Schelling. Und wenn Sie mir Zeit geben, kann ich sicher noch den einen oder anderen Satz aus dem Gedächtnis fördern. Von so viel Bildung muss man profitieren. Rufen Sie mich an. Nächste Woche. Vielleicht Dienstag. Wenn Sie Zeit haben. Nachmittags. Zu Hause sah ich staunend auf der Visitenkarte Ihren Namen leuchten. Iris. Natürlich ein Künstlername. Ihr Taufname ist Helga. Straße, Telefonnummer, Faxnummer, Handy, E-Mail. Das leuchtete im Dunkeln auf meinem Schreibtisch. Sie muss, wo sie mit Licht und Schatten arbeitet, auch das Bewusstsein von deren Wichtigkeit schärfen. Ihre Honorare sind, gemessen an meinen, enorm. Der Fahrer sitzt auf dem Kannstein. Er zittert am ganzen Leib, während ich daliege. Ruhig, kein Schmerz, sonderbar. Aber die Gedanken flitzen hin und her. Und alles, was ich denke, spricht eine innere Stimme deutlich aus. Das ist gut, denn Reden gehört zu meinem Beruf. Meine Tasche liegt 3-4 Meter entfernt von mir auf der Straße. Das kleine Päckchen mit dem Sprengstoff ist herausgeflogen. Auch die Zettel, die Blätter mit den Notizen. Ich denke, hoffentlich sind sie vorsichtig. Will auch sagen, Sprengstoff. Aber es gelingt mir nicht. Da hat jemand testamentarisch verfügt, dass Sie die Leichenrede halten. Vor 12 Tagen rief mich das Beerdigungsinstitut Thomson an, mit dem ich oft zusammenarbeite. Lüders. Peter Lüders. Kennen Sie den? Nein, nie gehört. Der Sohn kommt. Aus Köln. Ist ein Arzt. Ich rief den Mann in Köln an. Er wusste auch nicht, wie sein Vater auf mich gekommen war. Er wollte am nächsten Tag nach Berlin fliegen. Wir verabredeten uns in der Wohnung seines Vaters in der Eschenstraße. Ich übernehme nur Fälle, die mich interessieren. Gott, was mein Vater alles aufgehoben hat. Er hielt alles, was er sagte, für explosiv. Setzen Sie sich. Wenn es Sie nicht stört, suche ich weiter. In 3 Stunden geht mein Flug. Die Wohnung lag im Souterrain, war dunkel, aber nicht feucht. Schon im Gang roch es nach altem Papier. Überall stapelten sich Bücher, Zeitschriften, Zettel. Ich lebe in weißen, leeren Räumen, 2 Zimmer in einer Dachwohnung, ohne Ballast. Sie müssen nicht denken, dass ich nach Aktien suche oder Goldbarren. Mein Vater hasste Geld. Und es wäre eine liebenswürdige Eigenart gewesen, wenn er nicht viele weniger liebenswürdige gehabt hätte. Man muss in diesem Beruf gut zuhören können. Solche Geständnisse sind das Fundament. Man sieht es nicht und doch trägt es das ganze Gebäude einer Grabrede, die sich nicht anbietet oder schlicht lügt. Es sind die Erzählungen, die ich unterschlagen muss, die aber die eigentlich spannende Grundierung liefern. Und es sind die Blindstellen des Verstehens, die die Trauergemeinde zum Nachdenken zwingen. Ich suche die Geburtsurkunde. Die brauche ich für die Sterbeurkunde. Der Kreislauf der Bürokratie. Ohne die eine kann man die andere nicht haben. So wird man unsterblich. Gott, all die Bücher. Henri Lefebvre, Probleme des Marxismus heute. Marx, Engels, Gesamtausgabe, Theorie des Realismus. Lukács, Wirtschaftstheorie, Erkenntnistheorie. Und der 50er-Jahre-Schreibtisch, alles für den Müll. Er ist wie ein Fisch an Land geschleudert worden, 89. Die Wende, das war für ihn das Ende. Woran ist er gestorben? Aneurysma. Er wusste, dass er gefährdet war. Und beruflich? Was hat er gemacht? Stadtführung, Alternative. Ich war nie dabei. Aber ein Kollege, ein Internist. Brechts Weg durch das Berlin von 48. Anna Segers, Dorotheenstädtischer Friedhof und so. Der Kollege war begeistert. Und Sie wissen nicht, wie Ihr Vater auf mich gekommen ist? Nein. Haben Sie ein Foto von ihm? Hier, sein Ausweis. Schmal. Asketisch. Grau das Haar. Es war ein Gesicht, das ich kannte. Aber ich konnte nicht sagen, woher. Jemand aus grauen Vorzeiten. Rot. Wie der Osten. Rot wie das Blut. Rot werden vor Scham. Die dialektische Farbe. Schwarz ist so eindeutig wie Weiß. Das Weiß trägt alle Farben in sich. Das Schwarz löscht sie aus. Und doch sind sie auch im Schwarz, als hoffendes Wissen. Es braucht nur das Licht. Das Licht hier, das ist kein gnädiges Licht. Als wir uns das erste Mal verabredet hatten, im Restaurant Reinhardts, habe ich Iris nicht gleich erkannt in ihrer blau gepunkteten weißen Bluse mit dem Rücken zur verspiegelten Wand. Ich sah sie, aber auch mich und dachte, wer ist das, der ältere Herr da im Spiegel, das Grau der Haare, die sonst gar nicht so grau sind. Aber jetzt. Setzen Sie sich doch. Ich sah mich das Glas Rotwein heben. Ich sah mich trinken. Sie erzählte von dem Auftrag für die Lichtgestaltung einer Inszenierung von Goethes Tasso. Von Hochdruck- und Niederdrucklampen, von Entladungslampen, die wahrscheinlich eine höhere Lichtausbeute haben als Glühlampen und nicht so empfindlich sind. Ist die Lampe erst zerschlagen, liegt im Staub, tot das Licht. Das war der Moment, als sie mich mit anderen Augen ansah. Ja, sie ließ mich zu sich hinein. Forschend, wer ich bin. Schenken Sie mir das mit der zerschlagenen Lampe. Kann ich nur weiterreichen, kommt von Shelley. Sie zog ihr in Schlangenleder gebundenes Notizbuch heraus und schrieb mit dem silbernen Crayon die Verszeile hinein. Ich kann behaupten, sehr verehrte Trauergemeinde, ich habe die Aufmerksamkeit, vielleicht sogar die Zuneigung dieser Frau durch zwei Zitate erworben. Shelley und Hegel. Und sie fand meine Arbeit interessant. Interessante Leute sammelt sie, weil sie neugierig ist. Eine wunderbare Eigenschaft. Welche Farbe hat die meisten Attribute? Müsste ich eigentlich wissen. Rot. Scharlachrot. Purpurrot, Rubinrot. 36 insgesamt. Die Farbe der Leidenschaft. Die Farbe des Aufruhrs. Goethe hat in seinem Farbenkreis das Rot in den Schnittpunkt von Fantasie und Vernunft gesetzt. Die attributive Bestimmung, schön. Ihre Lieblingsfarbe? Ja. Ich schreibe über die Farbe Rot. Das habe ich noch niemandem gesagt. Nicht gesagt habe ich ihr, dass ich schon seit 3 Jahren daran schreibe, umschreibe, sammle. Es soll eine Art Biografie werden. Sie tragen gern Schwarz? Ich mag nach der Farbe Rot am liebsten Schwarz, die Auslöschung aller Farben. Schwarz ist die Farbe der Jakobiner, es ist die Farbe der Verneinung, die Farbe der Anarchie, der Autonomen. Für mich ist sie geschäftsschädigend. Genau genommen eine Unfarbe. Wir kamen aus dem Reinhardts. Es war dunkel geworden, aber noch immer warm. Ich berührte ihren Arm, kurz nur. Auf eine Armlänge getrennt, so habe ich sie um eine eingebrochene Steinplatte im Bürgersteig geführt. Als wir wieder zusammenkamen, legte sie den Arm um mich. Ein ganz selbstverständlicher, vertrauter Griff, ein Vorgriff. Ich begleitete sie zu ihrem Wagen. Sie winkte mir einzusteigen. Sie fuhr mich nach Hause, hielt vor meiner Tür, stellte den Motor ab. Als ich sie zum Abschied umarmen wollte, etwas steif, über die Handbremse hinweg, küsste sie mich auf den Mund. Wir küssten uns, bis hinter uns ein Auto hupte. In meiner Wohnung setzte ich mich ans offene Fenster und sah in die Berliner Nacht. Es war der 3. Juni. Ich hörte mein Blut. An rauschenden Ohren. Verehrte Trauergemeinde, ich wollte Ihnen sagen, dass ich auch dachte, Viejo Verde, Johannestrieb, alter Bock, in Würde alt werden. Nein. Um ehrlich zu sein, ich bin zum Spiegel gegangen und habe mich betrachtet. Ich nahm mir vor, am nächsten Tag eine Feuchtigkeitscreme zu kaufen. Kindisch. Liebe ist eine nervöse Angelegenheit. Da ist der Wunsch, alles, vor allem sich selbst zu vergessen, diese Explosion, dieses aus dem Körper herausdrängen, nass geschwitzt, außer Atem, heiser, aus der Zeit, wie im Sterben. Musik. Hallo! Wir haben nur einmal, kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, in ihrer Wohnung miteinander geschlafen. Vier-Zimmer-Flucht, Flügeltüren, ein übergroßes, grasgrün bezogenes Sportplatzbett, das Bad wie eine Ludwig-II-Grotte und alles dramatisch ausgeleuchtet. Hallo. Er hat die Unterlagen zur Lichtphilosophie gebracht. Freut mich. Ben ist von Beruf Controller in einem Autokonzern. Er hat nie etwas bemerkt. Auch nicht an jenem Nachmittag, als Iris ihm mit hochrotem Kopf und linksherum angezogenem Rock entgegenkam. Ihre Rede fand ich sehr gut. Diese Musikalität. Sie singen, müssen Sänger sein. Ich spiele manchmal Jazz. Er sah auch nicht meine nackten Füße in den schwarzen Halbschuhen. Die Socken lagen noch vor dem grasgrünen Ehebett. Am nächsten Tag mochte ich Iris nicht fragen, wer meine Socken weggeräumt hatte. Sie fand die Szene peinlich, ja ekelhaft, konnte nicht wie ich darüber lachen. Ich weiß nicht, warum sie danach nicht Schluss gemacht hat, es wäre einfach gewesen. Aber sie will nicht, dass wir zu ihr gehen nach dem Vorfall. Sie will auch nicht zu mir, weil sie sagt, es störe sie, dass ich da mit anderen Frauen zusammen war, womöglich Ähnliches gesagt habe, Ähnliches getan habe. Und tatsächlich ist die Variationsbreite, sprachlich und körperlich gesehen, sehr begrenzt. Nur 8 Grundpositionen und bewegungstechnisch nur 2 Varianten. Also blieben die Hotelbesuche im Kempinski und zuerst 3 Sommermonate lang die Zoobesuche. Am Gehege im Zoo, in dem die Steinböcke gehalten werden, gibt es rechts vom Gehweg aus einen Eingang wie zu einer künstlichen Höhle. Er ist mit einer Eisenkette versperrt. In unserer Höhle stehen profane Gerätschaften und es liegen immer mehrere Ballen Heu herum. Ja, es ist ein bukolischer Ort mitten in der Stadt. Wir liegen auf der Kaschmirdecke, die Iris mitbringt, im Heu. Unsere Treffen hatten nichts Schmuddeliges, nichts Eiliges, keine Quickies, von denen ältere Herren träumen. Nur einmal wurden wir gestört. Was haben Sie denn hier verloren? Meine Unschuld? Also, so geht es aber nicht. Ich meine, also hier haben nur Zoo-Angestellte Zutritt. Iris ist wunderbar schlagfertig und dann ihr Lachen, ein erstaunliches Lachen, wenn man bedenkt, wie zielstrebig, wie geschäftstüchtig sie ist. Aber es gibt auch eine andere Seite. Ihre Nachtseite, wie sie selbst sagte, als sie mich anrief. Das erste Mal mit einer eigentümlich stumpfen, fremdklingenden Stimme. Sie wusste nicht, ob sie den Bühnenentwurf schaffen würde. Wir saßen dann 2-3 Stunden im Café, haben kaum geredet. Schließlich ging sie. Natürlich habe ich mich oft gefragt, was sie an mir findet. Sie, 21 Jahre jünger, ihr Haar, ein Irrsinnsblond, etwas nachgebleicht. Eine Figur, die Kommentare nach sich zieht. Meine innere Zeit hinkt gut 8 Jahre hinterher. Ich vermute, es sind eben jene Jahre, in denen wir alle noch nicht wissen, was Tod ist. Vielleicht ist das, verehrte Trauergemeinde, der Rabatt, den wir auf unser Zeitempfinden bekommen. Kreuzung, die Straße, die Menschen. Alles ist nur schwarz-weiß, wie in einem alten Film. Nur im Helligkeitsgrad heben sich die Gegenstände voneinander ab. Auch diese dunkle Flüssigkeit auf dem helleren, staubigen Asphalt. Sehr langsam hat sie sich weiter ausgebreitet, eine Bucht gebildet, vorn glänzend, und für einen Augenblick blinkt die Sonne darin auf. Dahinter verwandelt sich die Oberfläche in ein dunkleres, stumpfes Grau. Ich war wieder in der Wohnung des Toten. Bekennerschreiben. Ein Umschlag. Mit der Aufschrift Bekennerschreiben. Der Autonome. Der Autonome. Partisan des Alltags. Karteikarten, Zeitungsausschnitte, Kuverts. Zitate, Zitate. Ich habe das nur überflogen. Wenn ich sage, dass ich auch mal das Kapital durchgearbeitet habe, kann ich mir das heute selbst nicht mehr glauben. Habe kaum etwas behalten. Fotos. Schuhkartons mit Fotos. Familienfotos. Familienfotos. Der Arzt als Junge. Die Frau. Die Schwester des jungen Mannes. Warum hat dieser Kauz mich gewählt? Sogar das beste Honorar veranschlagt, das ich je mit einer Rede verdient habe. 5.000 Mark. Das ist doch Aschenberger. Nicht Lüders. Volles blondes Haar. Schlank. Vollbart. Sieht aus wie Johannes der Täufer auf dem Fresko in Padua. Schluss mit dem Bombenterror in Vietnam. Wir zusammen stehen da, halten ein Plakat hoch. Da, beim Verteilen von Zeitungen. Wie die uns ansahen, als sie morgens reingingen zur Arbeit und wir ihnen die Zeitung entgegenstreckten. Wisst ihr, sagte einer, warum wir euch nicht wählen? Euch wird man nimmer los. Ich blätterte durch die Manuskripte und Fotokopien auf der Suche nach Gemeinsamkeiten. Auf der Suche nach mir. Gewalt im Alltag. Die nach innen verlagerte Aggression. Vorsicht. Vorsicht, explosiv. Dann ein schweres Kuvert. Ein Päckchen. Ein gepolsterter Umschlag. Sprengstoff. Sprengstoff. Made in Russia. Nur ein Verrückter hantiert in diesem Land mit Sprengstoff. Ich zog ein in eine milchtrübe Kunststofffolie eingewickeltes Plastikteil heraus. Schwer, aber im Griff weich. Damals hat er gegen jede Form von Gewalt argumentiert. Weder gegen Sachen, noch gegen Menschen. Ich blätterte in Versuch über die Befreiung, einem von Marcuse für Aschenberger signiertem Buch. Möchten Sie, dass ich Ihnen das Buch zuschicke? Ich habe auch ein paar Familienfotos gefunden. Ich habe die Sachen bisher nicht vermisst, aber wenn Sie etwas haben wollen, bitte. Hatte Ihr Vater früher einen anderen Namen? Er hat bei der Heirat den Namen meiner Mutter angenommen. Die Aufzeichnungen Ihres Vaters sind umfangreicher, als ich gedacht habe. Ach, Sie müssen doch nicht das ganze Zeug lesen. Ich kann Ihnen ja eine Anzahlung überweisen. 1.000 Mark? Ist das recht? Ja. Ja. Meine Güte, du bist mit den Gedanken woanders. Wir saßen im Schlangenhaus des Berliner Zoos. Ein strenger Geruch. Tiersekrete und modriges Wasser. Es war gegen 3 Uhr, Fütterungszeit. In einigen Käfigen lagen tote weiße Ratten oder Mäuse. Warst du in dieser Wohnung? Ich kenne den Mann. Woher? Wir haben vor einer Fabrik eine Zeitung und Flugblätter verteilt. 3 Jahre genau. So lange? Hätte ich dir gar nicht zugetraut. Manchmal habe ich den Eindruck, dass du bei mir mündlichen Geschichtsunterricht nimmst. Genau. Wenn du mir dabei noch die Hand unter den Rock schiebst. So. So? Er heißt Lüders, nannte sich damals Aschenberger. Ein Subversiver? Nein, der Name seiner früheren Frau. Was will er von dir? Wohl nicht einfach sang- und klanglos zugeschüttet werden. Zum Schluss noch eine Demonstration. Er muss erfahren haben, dass ich Beerdigungsredner bin. Was ich nicht sagte, war, dass ich glaubte, er wollte vor allem den Sprengstoff an mich weiterreichen. Wie kann man sich das vorstellen, damals? Es sollte anders sein, ein anderes Leben, selbstbestimmt, frei, eigensinnig, erfahrungsreich. Nicht nur dem kalkulierenden Verstand unterworfen. Diese Gesellschaft, die auf einer Vernichtungslogik basiert, Vernichtung von Menschen, Tieren, Ressourcen, durch eine andere, friedliche, gerechtere zu ersetzen. Später wurde mit Kleinkadern an der Weltrevolution gearbeitet. Eine verbiesterte, trübe Zeit. Und dann? Was ist? Ben, dieses Lügen, auch das Schweigen ist Lügen. Ich halte das nicht aus. Ich habe nichts gesagt. Sie hatte ja recht. Ich kann Ben nicht in diesem Unwissen lassen. Er muss sich entscheiden können. Jetzt habe ich dir dein Hemd ganz nass geweint. Das zweite Mal habe ich Ben in der Eierschale getroffen. Wir spielten Jazz am Sonntagvormittag. Es war einer dieser trocken heißen Frühsommertage. Er wollte mich unbedingt hören. Sie saßen an einem der runden Holztische. Wenn ich mich weit in die Bässe vorlegte, konnte ich zu Iris hinübersehen. Diese braunen Beine, das perlgraue Seidentop. Den Büstenhalter konnte ich ihr nicht ausreden. Sie findet ihre Brüste zu klein. Ich finde sie wunderschön, ohne ihren Käfig. Wie Amseln. Ben war mit seinem Porsche gekommen. Rot, Baujahr 58, blau-lederne Sitze, das Steuerrad aus Mahagoni. Ein durchtrainierter junger Mann, der Jeans und ein blaues Polohemd trug und weit jünger erschien, als er war. 36. Ich sah ihn, ihren Mann, ohne Triumph. Empfand eher Trauer, weil der Wunsch, ja, der Traum von der Beständigkeit des Gefühls bei diesen beiden sich nicht erfüllt hatte. Ich sah die beiden lachen und dachte, noch lacht er. Noch hat ihn die Nachricht vom Verhängnis nicht erreicht. Ich bewundere Thelonious Monk, eben seine Eigenwilligkeit. Ja, diese merkwürdigen Anschläge, hart. Diese Logik, die sich durch die jähen Stopps und Starts ergibt. Und der verwinkelte Rhythmus. Zu seinem Spiel gehören ja auch diese langen Momente des Schweigens. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Da gibt es eine Stille, von der Saxophonist John Coltrane einmal sagte, es sei, als fiele man in einen leeren Fahrstuhlschacht. Ja, ich höre ihn, wenn ich kaputt bin. Als ruhig und witzig hatte Iris Ben beschrieben. Und erfolgreich. Ich mochte ihn. Allerdings mit einem Anflug von Neid. Neid worauf? Nicht auf seinen Erfolg. Nein, auf seine Jugend, diese Offenheit. Eine Zeitspanne von 20 Jahren, die ist man 30, wie nichts scheint und doch alles ist, verehrte Trauergemeinde. Ich verliere mich. Schönes Rot, Farbe der Jugend, der Leidenschaft, der Glut. Rot sehen. Rot ist die Farbe, die am häufigsten in den Fahnen der Staaten auftaucht. Als reines Rot ist es die Fahne der Revolution, der Linken, der Kommune. Es gibt Reden, die ich in kurzer Zeit schreibe, einen Abend, eine Nacht, und die auf geheimnisvolle Weise stimmen. Kirschrot. Himbeerrot. Erdbeerrot. Ich sitze und schreibe und höre meine Stimme. Kirschrot, Himbeerrot, Erdbeerrot. Im Russischen und Arabischen ist das Wort rot gleichbedeutend mit schön. Und es gibt Reden, an denen ich eine Woche arbeite, intensiv, und die ich immer wieder umschreibe. Blau ist die Farbe des Himmels. Der Distanz. Ebenfalls mit einer inneren Stimme, aber gebremst. Man kann rot sehen. Aber wer blau sieht, meint nur die Farbe. Anders, wer schwarz sieht, was noch eine Bedeutung hat. Und immer ist eine knapp bemessene Zeit einzuhalten. Mal 7 Tage, mal 14, wie im Fall Aschenberger. Sehr geehrte Trauernde, in der Antike wurde der Tod als Bruder des Schlafs dargestellt. Zu diesem Auftrag war ich durch Zufall gekommen. Eine Kollegin war krank geworden. Der Hinterbliebene war Rentner, ein netter Opa, philosophisch interessiert und ganz bewusst vor ein paar Jahren aus der Kirche ausgetreten. In dem Bild wird deutlich, wie sehr wir mit ihm vertraut sein sollten. Er war 53 Jahre mit seiner Frau zusammen gewesen. Sie hatte als junge Schneiderin eine Frau Silberstein im Keller ihres Mietshauses versteckt. Sie hat ihr Essen gebracht, monatelang, bis Januar 1944. Da ist Frau Silberstein eines Nachts rausgegangen zum Landwehrkanal, hat sich hingesetzt und ist eingeschlafen. Am Morgen fand sie die Polizei, erfroren. Ein Leben muss nicht immer glücklich sein. Und doch kann es glücken, weil es die Möglichkeit zu einer Bewährung gab, die auch genutzt wurde, anderen Menschen beizustehen, wenn sie drangsaliert wurden. Besonders, wenn das im Namen der Mehrheit oder des Staates geschieht. Es war nur eine kleine Trauergemeinde, meist ältere Menschen, älter als ich. Ich hatte schon angefangen zu reden, als ein Mann hereinkam. Groß, grauhaarig und in einem grauen Anzug. Die Erscheinung eines Engels. Eine verrückte Assoziation. Grau ist die Farbe der Auferstehung. Das ist es, was uns dem Tod widerstehen lässt. Dieses Wissen, wir gehen alle ihm entgegen. Und diese gemeinsame Haltung, uns gegen ihn zu verbrüdern. Schwestern und Brüder im Leben zu sein. Später am offenen Grab sah ich, wie der graue Mann wegging. Er hatte sich einen hellen, fast weißen Mantel übergezogen. Ich bin heute sicher, dass es Aschenberger war. Und ich frage mich, wann er gehört hat, dass ich in diesem Beruf arbeite. Stadtführungen haben mit Grabreden viel gemein. Es geht ja hauptsächlich um Tote. Schau mal, der dänische Soldat, der da, mit dem fratzenhaften Gesicht, der von einem preußischen Soldaten gewürgt wird. In Aschenbergers Unterlagen fand ich sorgfältig ausgearbeitete Blätter und Karteikarten für seine Führungen. Das Scheunenviertel, die Albrechtstraße, Sitz der Gestapo, Reichstag, Synagoge. Die Hamburger Straße, wo das jüdische Altersheim stand, von dort wurden die Juden deportiert. Und die Siegessäule. Oder hier, die Franzosen, wie verkommen die gezeigt werden. Das kann man doch gar nicht ernst nehmen. Nicht mehr heute, das ist nur komisch. Zur Säule führt ein unterirdischer Gang mit kriegerischen Szenen auf Bronzetafeln. Verherrlichung der Uniformen, der Aufmärsche, des Gehorsams. Aber da knickt die Ideologie ein. Der sogenannte Blousonmann, das revolutionäre Proletariat, auf der Barrikade, die Faust in der Tasche, eine Pfeife im Mund, blickt er auf die siegreichen deutschen Truppen, die am Arc de Triomphe vorbeiziehen. Aschenberger hat über ihn geschrieben. Er wollte die Säule sprengen. Der hatte doch einen Sprung in der Schüssel. Findest du? Na, hör mal. Diese Gewaltfantasien. Es gibt einen genauen Plan, wann und wie oft die Polizei gewarnt wird. Rundum sind keine Wohnhäuser, nur der Tiergarten. Man hätte lediglich den Verkehr umleiten müssen. Er wollte die Warnung auch an 2 Zeitungen schicken. Und du? Was willst du eigentlich? Tja, was will ich eigentlich? In der Wendeltreppe der Siegessäule hatte ich, während wir hochstiegen, ihrer Beine vor Augen. Der große Stern, schreibt Aschenberger, ist der Schnittpunkt deutscher Geschichte. Reichsgründung nach den sogenannten Einigungskriegen. Und dort die Paradestraße des kaiserlichen Heers, dann die der Nazi-Wehrmacht, der westlichen Alliierten und im Hintergrund das sowjetische Ehrenmal mit den beiden Panzern. Heute tobt hier die Love Parade. Wir standen nebeneinander, blickten westwärts durch das Eisengitter, das Selbstmörder abhalten soll, sich von der Siegessäule zu stürzen. Die Sonne versank in einer Wolkenbank, dunkelgrau, kompakt. Staub lag in der Luft. Heute Nacht wird's regnen. Weißt du, was hierher muss? Licht. Mit Laserschrift auf die Säule projizieren. Auszüge aus den Reden von Bismarck. Aus Briefen von Kriegsfreiwilligen. Zitate aus Mein Kampf. Ja. Iris ist, wenn sie einen ihrer Einfälle hat, kaum zu halten. Man hat den Eindruck, sie will entschweben. Mit vielen ihrer Installationen kann ich nichts anfangen. Sie sind mir zu dekorativ, was ich ihr so natürlich nie sagen würde. A red, red rose. Rot in der Natur auftaucht, hat es immer eine Signalwirkung im Feuer, im Magma. Selten in Gesteinen. Öfter in Blumen und Blüten. Die rote Rose. Der Hibiskus. Und dann vor allem als Zeichen der Reife bei Früchten. Der Schleusenkrug liegt an einer Schleuse des Landwehrkanals, neben dem Zoo. Hier sitzen wir, Iris und ich, wenn das Wetter gut ist. Ich muss morgen nach Hamburg nach meiner Mutter sehen und Lena sprechen. Deine Ex? Was will sie? Weiß nicht. Was ich ihr nicht sagte, war, dass ich zum Arzt gehen wollte, einem Freund. Wer sagt schon der 20 Jahre jüngeren Geliebten, dass die Routineuntersuchung der Prostata fällig ist? Was macht Ben? Kommt später, wenn er überhaupt kommt. Er muss die Abteilung eines Freundes in Stuttgart kontrollieren. Das macht ihn ganz fertig. Sympathisch. Manchmal verabreden wir uns hier mit Ben. Hätte jemand uns, Iris und mich, gesehen, warteten wir auf ihn. Ich fühle mich beschissen, aber dann sind wir zusammen, habe ich das reinste Gewissen. Keine Skrupel. So einfach. Es ist schwer mit Ben. Seit 2-3 Jahren. Es kommt kein Anstoß mehr von ihm. Kein Anstoß, um das, was Liebe ist, lebendig zu halten. Mit uns ist das anders. Wir kennen uns ja auch erst 3 Monate. Bei uns würde das nie aufhören. Ja, vielleicht. Nein, bestimmt. Dieses Wort Anstoß, das ist die freundlichere Übersetzung dessen, was sie Kreativität nennt. Ein Schlüsselwort. Er wollte keine Kinder. Ohne Begründung. Ohne Ideologie. Der Gedanke an Kinder kam mir vor 3 Jahren, als sich die ersten Lähmungen in unserer Beziehung zeigten. Da kommt Nilgün. Iris hatte mir diese Freundin angekündigt, eine Türkin, die als Zahnärztin in einer Gemeinschaftspraxis ihr Geld verdient. Gut, sehr gut. Eine andere der vielen Sicherheitsmaßnahmen, die sie in unsere Beziehung eingebaut hatte. Ihr seht aus, als hättet ihr euch zum Partnerlook verabredet. Ich wusste nicht, was sie Nilgün von mir erzählt hatte. Die Deutschen, die immer so auf verständnisvoll machen, von wegen tolerant und multikulturell. Nilgün trug schwarz, ein ärmelloses Top, vorn mit einem Reißverschluss. Der war ziemlich weit heruntergezogen. Sie gehen mir besonders auf den Sack. Sie zwang mich regelrecht, was ich sonst nie tue, ihr immer wieder auf die Brust zu schauen. Sie müssen mir jetzt nicht unterstellen, dass ich die türkische Küche lobe. Blickte ich hin, zog sie demonstrativ den Reißverschluss hoch. Dagegen die christlich-abendländischen Werte, was? Thomas gehört doch zu deinem Verein, Nilgün. Blickte ich weg, zog sie ihn wie befreit herunter. Bist du noch dabei? Dieses Du ist international. Es ist über jeden Altersunterschied hinweg das Signal, dass man zum Verein der Weltverbesserer gehört. Nein, ich bin Freibeuter. Ich segle allein. Segeln, ist das nicht etwas altmodisch? Das bin ich, siehst du ja. Danach zog sie ihren Reißverschluss nicht mehr hoch. Endlich. Kurz hinter dem Flughafen von Hamburg auf der Fahrt in die Innenstadt war mir mein Vater entgegengekommen, mein Wohnhaus an einer Ecke. Die Backsteinkiste, die hat er zu verantworten. Er und seine Helfershelfer, gut 30 Angestellte hatte er, haben die ganze norddeutsche Tiefebene vollgebaut. Hässlichkeit neben Hässlichkeit. Natürlich hatte er hohe Ziele. Er wollte alles einfach, alles schlicht, funktional nach der Zeit der aufgedonnerten Nazi-Bauten. Manchmal kann ich nicht schlafen. Das Taxi hielt vor dem Seniorenheim in Övelgönne. Man hört die Mäuse in den Innenräumen. Dort, wo die Leitungen verlegt sind. Meine Mutter kam mir in ihrer Umarmung jedes Mal kleiner und hässlicher vor. Mutanten aus dem Kühlhaus. Aus der Zeit, als dieses Haus hier noch ein Kühlhaus war. Sie nisteten sich in den Rinder- und Schweinehälften ein. Schneeweiß sind die und haben ein Fell so dicht wie Nerze. Schau doch hier, sie schreiben es in der Zeitung. Er wollte auch in diesem Seniorenheim an der Elbe wohnen. Es wurde damals umgebaut. Zu seinem Kummer hatte er den Auftrag nicht bekommen. Er ist in Stiefeln gestorben, bekam einen Herzinfarkt auf dem Weg in sein Büro. Hast du eine Freundin? Wenn man so will. Ja. Also eine feste, freie Beziehung. Komm, iss schon. Topfkuchen. Wie immer. Und noch etwas. Er sammelte Farbstöcke. Ich war 8 und wir gingen gemeinsam zum Elbstrand und sammelten Farbstöcke. Und wenn ich ihm einen brachte, war da eine kindliche Freude, ein Strahlen in seinem sonst so ernsten Gesicht. Schmeckt's. Wunderbar. Die Kindheit auf der Zunge. Was macht sie? Sie verkauft Licht. Lichtinstallationen. Ah, interessant. Iss nur ordentlich. Ja, das bleibt, sehr geehrte Hinterbliebene. Die Erinnerung, meine Erinnerung, die mich jedes Mal an ihn denken lässt. Ein zartes Gefühl beim Atmen. Das ist es, was wir Nähe und Vertrautheit nennen, dieses zarte Gefühl beim Atmen, das uns unser Herz spüren lässt. Ah, immer noch allein? Iris hat mich über Lena ausgefragt. Natürlich interessieren sie auch die anderen Frauen, aber am meisten interessiert sie Lena. Mit ihr war ich am längsten zusammen. Wie alt? Oh. Lena. Ich habe bei dem Namen immer die Vorstellung von einer Katze. Einer trächtigen Katze. Sie war braun gebrannt, als ich zu ihr kam. In Hamburg, nach dem Besuch bei meiner Mutter. Aber sie wirkte fremd. Bist du nicht überfordert? Na klar, aber das ist man als Mann doch immer. In jedem Alter. Oder? Sie hatte wieder ein Facelifting gemacht. Prost. Schöner Vogeljugend. Schade, dass er so schnell wegfliegt. Ja, ja. Nett, dass du nichts gesagt hast. Mit dem Facelifting war es diesmal scheiße. Ich war in Warschau für ein Drittel dessen, was man hier bezahlen muss. Hör mal, du siehst klasse aus. Ich frage mich, ob sie, wenn sie die beiden Kinder, die ich mitzuverantworten habe, jedenfalls das eine bekommen hätte, ob sie dann ihre Falten gelassener im Spiegel betrachten könnte. Kannst du dich an Aschenberg erinnern? Der aus der Wohngemeinschaft? Ja, er ist gestorben. Ich soll eine Rede auf ihn halten. Och, der? Schon. Ich habe bei ihm Sprengstoff gefunden. Was? Er wollte die Siegessäule in die Luft sprengen, samt Engel. Der hat ja Knall. Schade. Jammerschade. Damals. Die dunkle Fläche hat sich langsam weiter ausgebreitet. Nicht viel. Ein wenig aufgewellt, wo die Flüssigkeit weiterfließt. Und vorn, im Glanz, blitzt kurz die Sonne, ein Reflex. Dahinter wird es matt. Das leuchtende Dunkel verwandelt sich in eine stumpfe, glanzlose Fläche. Warum nicht damit Geld verdienen? Das Wunderbare am Schleusenkrug, man sitzt hier, hat die Wasser- und Schifffahrtsbehörde vor Augen, die Boote und Ausflugsschiffe, man hört die Züge und hin und wieder wie im Traum Afrika. Die eine arbeitet mit den Händen, die andere mit dem Kopf und sie eben mit der Müse. Hör mal! Nilgün lässt sich noch provozieren. Ben lachte nur. Und ich auch. Selten, dass ich ihn einmal anlächle. Meine Güte, sie ist wirklich ein guter Typ. Eben, ich mag diese guten Typen nicht. Diese Trüffelsau. Die und die anderen mästen sich an der Armut. Dritte Welt, Kindersterblichkeit, Genozid durch die Weltbank. Und was sagst du? Ich geb dir recht. Ach, ihr wisst es. Und was tut ihr? Nichts. Alle, die hier sitzen, alle, ja, die shoppen und ficken, wenn sie es denn noch können. Zum Kotzen! Nilgün redete wie auf glühenden Kohlen stehend. Ich dachte, so ähnlich hast du auch geredet. Was soll man tun? Eine Bombe drauf werfen. Hey. Man muss neu anfangen, lernen aus den Fehlern, oder? Ich bin ziemlich sicher, die Kapitalisten und ihre Knechte, also auch ich, lernen schneller aus ihren Fehlern als die Marxisten. Struggle for life. Ich habe dich im Radio gehört. Hat mir gut gefallen. Die Musik und was du dazu gesagt hast, von wem war sie? Marcellus, Wynton Marcellus. So, ich muss jetzt endlich mal was tun. Iris, mein Schatz. Hm? Wir sehen uns später. Kannst du mich mitnehmen, Ben? Du machst Nilgün an? Ich hab doch gar nichts gesagt, nichts. Eben, das tönt dir besonders an. Und die Signale. Welche? Na, no, die politischen. Jetzt hört die Marcellus. Memories of you, deinetwegen. Ich denke, die schwärmt für blond, nicht für grau. Wenn du mit Nilgün was anfängst, mache ich dir eine Szene, dass sich niemand mehr von dir begraben lässt. Ich küsste ihre Hände. Sie sah mich mit finsterem Ernst an. Es gab Anzeichen, auch bei mir, denke ich. So etwas wie ein niedriges Glücksgefühl. Diese schlichte Einsicht, dass erst ein auf uns gerichtetes Begehren, das ausschließlich uns will, den Wert unseres Selbst hochtreibt. Bücher und Zeitschriften verstreut. Aufgeklappt, als wären sie jemandem beim Hinaustragen runtergefallen. Am Abend ging ich in den Wohnkeller. Die Auflöser waren da gewesen. Das Licht war noch nicht abgestellt. Die Küche leergeräumt. Bücherregale, Schreibtisch, Sessel. Verschwunden. In der Ecke ein Haufen Papier. Ein Modell der Siegessäule. Eingeknickt. Der Papierengel. Eingeknickt. Zertreten. Ich suchte den Bekennerbrief. Vergeblich. Da, neben dem Bett. Ungewöhnlich groß. Mit zwei langen Kabeln. Ein Wecker. Ein Zündmechanismus. Woher diese Wut? Dieser Hass? Und wo ist meine Empörung geblieben? Hallo? Thomas? Iris hat mich auch über Edmund ausgefragt. Komm rauf. Edmund, mein ältester Freund. Nichts hat uns getrennt. Nicht die Frauen, nicht die unterschiedlichen marxistischen Gruppen, in denen wir waren. Der Wein war seine Leidenschaft. Deswegen hat Edmund Romanistik studiert. Er fuhr jedes Jahr zur Weinlese nach Frankreich. Wein trinken und Vögel. Ich hätte es dir sagen sollen am Telefon. In Hamburg bin ich auch noch zu ihm gefahren, an die Stadtgrenze. Das Haus lag im Dunkeln. Auch im Haus war es dunkel. Ich habe oft in seinem Haus gewohnt. Sie ist weg. Vor 5 Tagen komme ich aus Frankreich zurück und das Haus ist leer. Ich habe die Klage eingereicht. Ich krieg sie klein. Ich fahre den ganzen Laden gegen die Wand. Volle Pulle. Weißt du, wo sie ist? In Amerika. Irgendwo in Maine. Ein Sanatorium, das auf Alkoholkranke spezialisiert ist. Verdammt. Oh. Vielleicht gehe ich besser. Nein, bleib. Ist alles Paletti. Wein haben wir, nur keine Gläser. Wir sind die Loser-Generation. Loser-Generation? Du mit deinen Rotweinmillionen? Wir wollten die Welt aus den Angeln heben. Dieses widerliche Profitdenken. Liberté, Egalité, Fraternité. Aschenberger ist tot. Kenn ich nicht. Doch. Interessiert mich nicht. Hast du ihn mal wieder gesehen? Wen? Aschenberger. Nein. Ihr wart in einer anderen Fraktion. Stalinisten oder Trotzkisten. Nein. Sie war einmalig. Verstehst du? Aschenberger wollte den Siegesengel in die Luft sprengen. Ja, dann mach du es. Aber nee, du bist ein Mann des Worts. Verdammt! Und wieder schlug er den Kopf gegen die Wand. Er begann an der Stirn zu bluten. Mensch, hör auf! Dieses Scheißleben, das kann doch nicht alles sein. Was? Du bist immer der, der sich raushält, der das nie gekannt hat. Das. Was? Der eben, das. Dieses Unsagbare. Kann ich was für dich tun? Liberté, Egalité, Fraternité. Liberté, Egalité, Fraternité. Scheiße! Ich musste lange laufen in diesem wilden Vorort, bis ich ein Taxi fand. Dieses scheiß Leben, das kann doch nicht alles sein. Tja. Entspann dich. Die Sprechstundenhilfe führte mich gleich ins Untersuchungszimmer. Gut sah er aus, mein Arztfreund, braun gebrannt. Der erste Tag nach seinem Urlaub in Taormina. Wir sprachen von Freunden, die wir beide aus den Augen verloren hatten. Du musst ganz locker lassen. Ich sah, wie er sich den Handschuh überzog, eine milchige Flüssigkeit aus einer rosa Plastikflasche in die Hand drückte. Wie geht es, Edmund? Nicht so gut. Etwas unangenehm, aber es ist schnell vorbei. Ich lag auf der Seite, spürte den Schmerz, den Finger, der hineinglitt, den Gegendruck des Aftermuskels. Harndrang, ein kleiner stechender Schmerz. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie er sich den Handschuh herunterzog, zum Tisch ging, die Karte mit den Ergebnissen der Blutanalyse ansah. Etwas Nachdenkliches war in seinem Gesicht. Eine Veränderung, die mir sagte, etwas stimmt nicht. Ich spürte, wie mir der Schweiß den Rücken runterlief. Angstschweiß. Komm, wir gehen ins Hotel. Ich bin ziemlich müde. Ich nicht. Ich will zügeln. Ich hab kein Geld, keine Kreditkarte. Aber ich? Wir haben uns in den letzten beiden Wochen fast täglich getroffen. Ich wäre gern nach Hause gegangen, aber es gab keine Ausflucht. Wir gingen ins Kempinski, wo wir schon zweimal gewesen waren und wo das Empfangspersonal dezent ist. Ich schaff das. Im Zimmer hing der leicht muffige Geruch der Klimaanlage. Sie hatte sich ihren Rock ausgezogen, stand da im Slip und in dem schwarzen Seidentop. Ich hatte den Wunsch, allein zu sein. Jetzt. Lieg nur ruhig. Warte. Wir brauchen Zeit. Ihr Eigensinn ist bewundernswert. Eine Nacht. Und noch mehr Nächte. Alle Nächte. Sehr verehrte Trauergemeinde, er hat an Demonstrationen teilgenommen, hat Protestbriefe geschrieben. Es war vor gut 3 Jahren auf einer Beerdigung, als ich plötzlich nicht mehr reden konnte. Ich stand da und mir fiel nichts ein. Ich hatte im Kopf ein schwarzes Loch. Nichts. Ein Gefühl des Selbstekels, des Selbsthasses. Ich sagte nur, sehr verehrte Trauergemeinde, und nach einer Pause, entschuldigen Sie bitte. Ich ging raus. Und dann Die Trompete auf dem Friedhof, die spielt was? Die Internationale. All die alten Genossen sind zu Tränen gerührt. Alles Verklärungen, verbale Krücken, um das zuzudecken, was tatsächlich ist. Nichts. Vielleicht waren es die Wörter, die sich immer wiederholenden Wörter. Leben, Tod, Sinn, Liebe, Gedächtnis, Sinn, nochmals Sinn. Ich fuhr nach Hause, packte meine Reisetasche, fuhr zum Flughafen und buchte einen Last-Minute-Flug nach Cefalù. Was mich damals rettete, war nicht die Sonne, nicht der Strand. Ich fing an, über die Farbe Rot zu schreiben. Und mit 51 war nicht mehr daran zu denken, einen anderen Job zu bekommen. Seitdem halte ich meine Reden, ohne das Wort Hoffnung zu gebrauchen, verehrte Trauergemeinde. Wir sitzen nebeneinander im Restaurantgarten nachts, nach dem Essen, nach 2 Gläsern Rotwein. Oder waren es 3? Ich spüre ihr Knie an meinem Bein. Sie sieht mich an. Lange. Ich liebe dich. Sie versucht, in mich hineinzusehen, bekommt einen weichen Mund, unangestrengt. Ihr Gesicht entspannt sich. Du musst wissen, ich war bisher sehr sparsam damit. Mit dem Wort. Ich meine es ernst. Das war vor 5 Tagen. Oder 6. Ich fühlte, wie mich die Rührung weich werden ließ. Ich hätte vom Stuhl aufspringen können. Ich hätte es tun sollen, einfach jubeln sollen. Ich drückte ihre Hände und küsste sie auf den Mund. Erstmals öffentlich, inmitten all der anderen Gäste. Bis zu dem Moment hätten wir beide sagen können, es war einfach aufregend, guter Sex, durchgeknallt, sogar romantisch. Aber da war etwas Grundsätzliches anders geworden. Rot werden vor Scham. Rot sehen vor Wut. Das rote Ampel. Das rote Herz. Das rote Licht an den Bordellen in Paris, das eine Warnung und eine Einladung zugleich ist. A red, red rose. Die Farbe des Bluts, des frischen, noch fließenden Bluts. Rot ist die erste Farbe, die wir als Neugeborene erkennen können. Und die letzte, die wir sterben, sehen. Schönes Rot. Ich hatte Angst. Beim ersten Mal. Sie stellt sich in die Mitte des Zimmers, fasst mit beiden Händen das kurze graue Seidenkleid, zieht es sich über den Kopf und steht im schwarzen Slip nackt da. Dann schüttelt sie ihre Haare zurecht. Ich hatte Angst, dass du alt aussehen würdest. Deine Haut und ich gerührt wäre, statt fiebrig. Es ist das Glück des alten Löwen. Und das Wissen, das verstoßen werden wird sein wie die Vertreibung aus dem Paradies. Jetzt komm erst mal. Du wirst bei mir nicht alt. Jedes Mal muss ich neu und anders beschreiben, wie ich mich fühle danach. Hast du denn Wein in der Tasche? Ja. Was ist das? Sprengstoff. Woher? Von Aschenberger. Bist du wahnsinnig, das Zeug rumzuschleppen? Jetzt sollte nur ein Stumpf stehen bleiben, meine geborstene Säule, eine Ruine, wie die deutsche Geschichte. Ah, du findest das richtig, insgeheim. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich? Später ging sie ins Bad, um Ben anzurufen. Er ist momentan so empfindlich, dass sie, was sonst nie nötig war, erklären muss, wo sie gerade ist, was sie macht. Ben musste nach Stuttgart. Wir schlafen hier. Das erste Mal eine ganze Nacht zusammen. Ist das nicht wunderbar? Mein Schreck. Einen Moment, das Suchen nach einer Ausrede, um nach Hause zu gehen. Ich habe seit 6 oder 7 Jahren mit keiner Frau mehr eine Nacht im Bett verbracht. Wunderbar. Ganz ruhig. Einmal ist kein Mal. Iris schläft. Ich lausche. Ich kann mich nicht entsinnen, je mit einer Frau zusammengeschlafen zu haben, die im Schlaf derart leise atmet. Ein Flügelschlag nur. Ich kann nicht schlafen. Ich könnte schnarchen, sie damit wecken. An welchen Details der Gleichmut scheitert, den ich mir antrainiert habe. In ganz Deutschland brennen die Synagogen. Und hier in Berlin, ein paar hundert Meter von der Reichskanzlei, vom Reichspropagandaministerium entfernt, steht die große Synagoge. Brennt sie? Nein. Wieder der weiße Mantel. Das graue Haar. Das Gesicht grau, schmal. Die Kamera zoomt sein Gesicht heran. Ernst. Dann die Verwandlung. Er redet, gestikuliert. Er sieht viel älter aus als du. Asketa stünd, alt, schildkrötenhaft. Schildkrötenhaft. Zivil, wir wissen es, ist das Gegenteil von militärisch. Kommt von civilis, bürgerlich, gemeinnützig. Wurde er abgeführt, ins Gefängnis gesteckt, degradiert? Nein. Einer, der mit wenig Zivilcourage etwas verhindert hat, der etwas getan hat, was überall hätte getan werden können. Die Mordbrenner an ihrer Arbeit zu hindern. Ich liebe dich. Sie arbeitet an einer Geburtstagsinstallation, von der ich zunächst dachte, es sei ein Spaß. Sie will auf das Aquariumshaus des Zoos, wo wir uns an Regentagen getroffen haben, mit Laser schreiben... Tom.SemperTeAmo. Ich liebe dich. Wahrscheinlich habe ich ihr zu viel von Thomas von Aquin erzählt. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich bin durch die Antiquitätengeschäfte gelaufen auf der Suche nach dieser Votivgabe. Ein silbernes Herz, aus dem oben die Flammen schlagen. 3 stilisierte Flammen. Das ist für mich. Ich habe Iris dieses silberne Votivbild geschenkt, weil ich den einfachen Satz immer noch nicht aussprechen konnte. Seit einem Vierteljahrhundert nicht gesagt habe. Sie kann ihn sagen. Flüstert ihn mir ins Ohr. Sagt ihn immer öfter. Du, Almin Leif. Oh. Mein Herz steht in Flammen. Und ganz plötzlich sagt sie... Lass den Scheiß, den Sprengstoff. Halte die Rede auf Aschenberger und auf dich selbst. Du bist es. Du hast die Leiche im Keller. Danach wird die Welt anders sein. Warum das? Ich glaube, ich bin schwanger. Hast du Verspätung? Keine Sorge. Du bist nicht in der Pflicht. Die Zeiten haben sich geändert. Ihr werdet einfach nicht mehr gefragt. Auf der Straße, auf dieser aschfarbenen, so planen Fläche, breitet sich noch immer die Flüssigkeit aus. Langsam, sehr langsam schiebt sie sich flächig vor, ist am Rand ein wenig hochgewellt. Dort glänzend schiebt das Leuchten Staub vor sich her, dieses Leuchten, das schon an Helligkeit, an Glanz verliert und ein wenig eindunkelt, matt wird. Eine stetige Bewegung. Deprimierend, dieser Osten. Wir waren mit Bens Porsche unterwegs und hatten einen Abstecher gemacht zu einem Studienkollegen. Er hatte in einer ostdeutschen Kleinstadt ein Antiquariat aufgebaut, spezialisiert auf Theorie und Literatur der 68er und konnte sich noch lebhaft an Aschenberger erinnern. Na, deprimierend ist nur der Wunsch, immer mehr zu haben. Und je mehr man hat, desto weniger ist man selbst. Und das gilt genauso für den Westen. Verstehe ich nicht. Warum nicht Wünsche, die sich auf einen selbst richten? Auf die Veränderung dessen, was man ist, was man sein und nicht nur, was man haben könnte? Und auch nicht die Anhäufung von Dingen, sondern deren Genuss und Pflege. Auf einer der Karteikarten von Aschenberger steht, wer die Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik verstehen will, der muss bloß die Werbeslogans von VW studieren. Oh Gott, an dir ist ein Wanderprediger verloren gegangen. Mit langem, weißem Bart. Kein Licht. Bitte. Sie zog sich aus. Fast keusch. Legte sich aufs Bett. Zog schnell die Decke über sich. Ihren Herzschlag spürte ich erst in der Handfläche, dann auf meiner Brust. Hätte ich mein Herz rechts, was ja vorkommen soll, es wäre ein alles durchdringender Doppelschlag gewesen. Ja, ja, es gab Anzeichen. Sehr geehrte Trauergemeinde, der Mann, der dort liegt, war nicht erwachsen geworden. Aber könnte es sein, dass einer von dem blutigen Rigorismus seiner Jugend im Alter, und mit Mitte 50 dürfen wir von Alter reden, wieder erfasst wird, kein bequemes einerseits andererseits duldet? Sentimental, sagen Sie? Vielleicht. Der muss hier übernachtet haben. Ich hatte den Plan von Aschenberger mitgenommen. Da kam ein Mann runter. In einem hellen, fast weißen Mantel. Grauhaarig. Sah aus wie ein Engel. Ja, wie ein alter Engel. Ey, ihr Wechselgeld! Ich bin in der Siegessäule. Eine schmale Wendeltreppe, die zu dem Engel hochführt. Hast du dich eigentlich einmal geschämt? Fragte der Engel. Nie hast du eine Hassrede gehalten. Du hast nicht erzählt, wie du buchstäblich auf den Hund gekommen bist. Auch ein Hund ist eine Kreatur. Oder ein Kanarienvogel. Es war das hohe, das sehr hohe Honorar. Eine Frau, die überall herumhetzte, immer auf der Suche. Ja, was? Darin der Hund. Ein wunderbares Tier, Berner Sinn, Burschi. Es ist zwar nicht erlaubt, Tiere dieser Größe im Garten zu begraben, aber wir tun es doch 5000 Mark, wenn Ihnen das recht ist. Die Leute waren zum Kotzen, ihr Hundebesitzer. Wo bist du gelandet? Wo bin ich gelandet? Ich muss mich konzentrieren, zusammenreißen, nicht abstürzen. Das Rot neu sehen. Rot sehen. Eine der Urfarben. Rot wie Blut. Der Osten ist rot. Der rote Faden aber findet sich in dem englischen Tauwerk. An ihm entlang werden Seile geschlagen. Blau der Geist, rot die Leidenschaft. Und so haben auch die Parteien die Farben okkupiert. Ist, wer braun als Farbe wählt, nur zufällig auf diese Farbe gestoßen? Ich verliere mich. Ich wollte davon reden, wie der Mann von der Frau nicht lassen konnte, ohne sich das eingestehen zu wollen. Eine Frau, die Licht verkaufte und sich Iris nannte. Der Regenbogen. Die Götterbotin. Hier. Spür mich. Da. Ja, sieh mich an. Ja. Ja, ich liebe dich, habe ich zu ihr gesagt. Wie schwer dieser Satz sich ausspricht. Ja, ich bin sicher. Nicht abstürzen. Fest. Fest. Fest. Ich liebe dich. Was sagst du? Iris sah mich an, schob mich dabei mit der rechten Hand auf Armlänge weg, wie um mich distanzierter zu betrachten. Weißt du, dass du dich verändert hast in den letzten Tagen? Du bist mit den Gedanken woanders. Ich habe an Edmund gedacht. Liberté, Egalité, Fraternité. Sag mal, du spielst doch nicht mit dem Gedanken. Nein. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich werde das Zeug im Wannsee versenken. Was ich hier nicht erzählt habe, dass ich ihn besucht habe. Ein Anruf genügte. Er war obduziert worden. Nummer 19. Bitteschön. Seine Hände lagen so gleichgültig auf dem Körper. Sein Gesicht grau mit grauem Bartwuchs. Grau das Haar. Verrutscht. Eine Perücke? Der Schädel war ihm aufgesägt worden. Man hatte ihm die Kopfhaut zurück auf die Schädeldecke gelegt. Kannten Sie ihn? Er sah schmal aus. Und so, als fröre er. Lag da in dieser eisigen Verlorenheit mit einem einzigen unstillbaren Wunsch nach Wärme. Ja. Und früher. Rechts. Rotfilter. Schwarzhandel. Mehr Rot. Schwarzfahrer. Noch mehr Rot. Schwarzseher. Links Blaufilter. Nein. Schwarz wie die Nacht. Tauschen. Schwarz wie der Tod. Die linke Seite der Treppe rot. Aber schwarz muss nicht die Farbe der Trauer sein. In Indien ist es weiß. Rechts blau. Die Rückkehr in das alles in sich bergende Dunkel. Da. Schönes Schwarz. Jetzt von unten ein weißer Scheinwerfer weniger. Ohne das ist kein überstrahlendes, alles durchstrahlendes Licht gäbe. Licht. Mehr. Von oben. Mehr. Scheinwerfer 3 und 4, noch mehr. Ach, die Schauspieler werfen Schatten. Noch mehr. Wie findest du die Bühne? Toll. Nein. Noch nicht. Es ist noch nicht gut. Diese Stufen. Eine Himmelsleiter aus Licht. Ja? Auf der Straße, auf dieser grauen, so planen Fläche, breitet sich der feuchte Fleck nicht weiter aus. Er hat seine endgültige Form erreicht. Nicht groß. An einer Stelle schön gerundet. In der Nähe des Körpers leuchtet auch jetzt noch ein wenig von diesem frischen, wunderbaren Rot. Wie Lack, das aber schnell in Braunrot übergeht. An Glanz verliert, matt und stumpf wird, aus sich heraus, so scheint es, seine Leuchtkraft verliert. Verehrte Trauergemeinde, zu reden ist über einen Mann, der einmal Aschenberger hieß, der, als er heiratete, den Namen seiner Frau annahm. Lüders, um zu zeigen, dass man, wenn man etwas ändern will, vor allem sich selbst ändern muss, sogar seinen Namen. Und jemand, der keinen Besitz will, kein Auto. Jemand, der versucht, so zu leben, dass, wenn alle so lebten, eine friedliche, auf Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit ausgerichtete Gesellschaft entstünde. Jemand, der nur das hat, was er braucht. Jemand, der versucht, nicht zu lügen, der will, dass der Mensch dem anderen hilft. Keine Ausbeutung, keine Gewalt. Jedenfalls nicht gegen Menschen. Und gegen Sachen? Da muss er, verehrte Trauergemeinde, einen Wandel durchlaufen haben. Er wollte aufrütteln. Mit Gewalt, mit einer gewaltsamen, symbolischen Tat. Es ist ulkig, dieses Teil, entschuldigen Sie das Umgangssprachliche. Aber es sieht so aus, wie die Worte klingen. Und es wäre auch mein Wunsch gewesen, diese Säule, die er an einen Fabrikschlot erinnert, in die Luft zu sprengen. Aber es ist das Aber, das mir immer wieder in den Weg kommt. Nie hätte ich es getan. Von dem, über den ich jetzt rede, wird man nicht sagen können, dass er ein sonderlich mutiges Leben geführt hat. Er war Betrachter, wenn man so will, Chronist, Hagiograph des Alltagslebens. Nicht nur Totenredner, sondern auch Revolutionär. Ein wenig, so wie man in Deutschland Revolutionär sein kann. Und vor allem, er war Sinnsucher. Hat er Sinn gefunden? Ein Sinnsucher ohne Antwort. So müssen wir wohl sagen. Wie bitte? Entschuldigung, ich verliere mich. Sehr verehrte Trauergemeinde, das ist mein Schluchzer. Entschuldigen Sie. Nie soll man selbst weinen, ich weiß, schon gar nicht schluchzen. Darum will ich der Fassung wegen. Ich verliere mich. Erlösung. Wer? Dieser da. Schau. Der Engel dort. Schwebt er? Ja, doch. Der geht auf einer Wolke. Neigt den Kopf nach unten, dorthin, wo die Kanonen eingelagert sind. Die vergoldeten Kränze. Heil dich im Siegerkranz. Da staubt es heraus. Sieg, Sieg, Victoria, hurra. In Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Der fliegt ja. Der fliegt ja. Der Engel will sich die Stadt von oben ansehen. Und das, was jetzt hochschießt, Steinbrocken, vergoldete Kanonen, die fliegen um ihn herum. Und der Engel in horizontaler Lage dreht sich langsam, stürzt mit dem Kopf voran. Alles stürzt. Ich fliege. Fliege. Licht. Rot. Hörspiel nach dem Roman von Uwe Timm. Bearbeitung Hilke Feeth. Die Rollen und ihre Darsteller: Thomas Linde, Ulrich Pleitgen, Iris, Chris Pichler, Tomson, Jürgen Uther, Lüders, Glenn Golz, Ben, Samuel Weiß, Nilgün, Katja Danowski, Mutter, Angela Schmidt, Lena, Angelika Thomas, Edmund, Christian Redl, Aschenberger, Wolf-Dietrich Sprenger. In weiteren Rollen Franziska Trögner, Felix Kramer, Uli Plessmann und Ernst-Georg Schwill. Musik Michael Riesler. Technische Realisation Peter Kretschmann und Ole Halver. Regieassistenz Ilka Bartels. Regie Christiane Ohaus. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2009. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.